In der DEFA-Jäcker werden weitere Erfolge beim Wiederaufbau der nördlichen Überschwemmungsgebiete in Bezug Nordhamgyong erzielt. Im Kreis Yunsa beschleunigen die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und der Baustoßtruppe den Verputz der inneren und äußeren Teile und die Dachdeckung der Wohnungen für mehr als 2800 Familien in der Schlussetappe und forcieren gleichzeitig die Bauarbeiten für Fußbodenheizung und Stromnetz. In der Stadtführung führen die Armeeangehörigen den Bau der Wohnungen für 1760 Familien und der öffentlichen Gebäude wie mehr als 10 Schulen, Kindergärten und Krippen in der Schlussetappe durch. Die Angehörigen der koreanischen Volkstruppen des Innern beendeten innerhalb von 25 Tagen den Bau der Wohnungen für 56 Familien in der Gemeinde Obong, Kreis Musan und bauen das Ambulatorium in der Schlussetappe. Das Bildungskomitee, das bereits viele Lehrbücher und Nachschlagewerke sowie mehr als 10.000 Experimentalgeräte und Reagenzien an die Schulen in den Katastrophengebieten geschickt hatte, lieferte über 35.000 Lehrmittel, viele Musikinstrumente und Sportanlagen und verschiedenartige Spiel- und Vergnügungsgeräte für die Schulbildung in den Überschwemmungsgebieten.